Einheit 17. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Der Kosmos. Das Benzin. Der Smog. Das Ozon. Das Gas. Die Prognose. Der Sturm. Die Atmosphäre. Der Taifun. Die Ökologie. Das Mineral. Der Meteorit. Die Energie. Der Vulkan.